Deutschlandfunk Soundcheck. Der Deutschlandfunk mit dem Soundcheck. Sie hören Dark Sam und das Sir Douglas Quintett und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Dark Sam, am 6. November 1941 in San Antonio, Texas, geboren, starb am 19. November 1999 in einem Hotel in Taos, New Mexico, an den Folgen einer Herzattacke. Er war im Urlaub gewesen. Insofern ist ein Nachruf etwas irreführend, denn einen Nachruf verfasst man, na, dann, wenn jemand stirbt, ein, zwei, drei Tage später vielleicht. Sein Tod vor einem Dreivierteljahr ist allerdings zumindest an mir völlig vorübergegangen. Vor ein paar Monaten dann fiel mir ein Rolling Stone vom Dezember 99 in die Hände. Und nun also Douglas Wayne Sam und das Sir Douglas Quintett. Und das war bereits damals 1969, als sie diesen ersten Hit hatten, mehr als Mendocino.